Wenn ich die frühe Karriere unseres Glücksritterduos Felix und Cora Revue passieren lasse, ihre ersten Unternehmungen in Russland und London, das Berliner Tango-Abenteuer, den Coup in Monte Carlo, die Affäre um den Hohenzollernhort, dann frage ich mich, womit fange ich an? Mit dem Anfang natürlich, sagt der chronikalisch korrekte Pedant. So gehört es sich, so muss es sein. Wirklich? Die 20er Jahre, in denen unsere Geschichten spielen, waren alles Mögliche, golden, schmutzig, wild, mondän, krisenhaft, glorreich, schrill. Pedantisch und korrekt waren sie nie. Ich glaube, ich beginne mit dem Abenteuer an der Riviera. Blaues Meer und Sonnenschein, Kinostars, Luxus, großes Geld und große Gauner. Der ideale Einstieg in die Welt von Felix und Co. Barkeeper? Ja? Wir fangen an. Gut. Cocktail für zwei. Radiokrimireihe von Michael Koser. Heute Kongo King Blue. Am Morgen des 8. April 1921 verfinsterte sich über Europa die Sonne. Vielleicht, so erklärte ein leidlich bekannter Kulturpessimist, der davon lebte, dass er für kleines Geld große Worte machte, vielleicht sei sie ja der schlimmen Dinge überdrüssig, die sich in ihrem Lichte abspielten, der Hungersnot in Russland etwa, des irischen Bürgerkriegs, der Hilflosigkeit des Völkerbundes. Insofern stelle das himmlische Phänomen ein potentes Symbol dar. Einen Vorgriff quasi auf den in Bälde zu erwartenden Untergang des Abendlandes. Wie dem auch sei, am Mittag schien die Sonne wieder auf Europa, auf Frankreich, auf die Côte d'Azur, auf Gerechte und Ungerechte und in unserem ganz speziellen Fall auf das elegante Paar im eleganten Talbot Darac V8, der auf der Grande Corniche über Monaco dahinschlucht. Sie haben sich an der Börse verspekuliert, teuerste Cora. Und Sie, Freund Felix, verlieren seit Wochen im Spielcasino. Ach nein, Sie haben doch immer... Streiten wir nicht über die Ursachen. Fest steht, unsere finanzielle Situation ist besorgniserregend. Ja, nun, was ich sage. Wir brauchen einen neuen Coup. Ja. Und wenn uns nicht bald irgendetwas einfällt... Müssen wir womöglich eine Bank überfallen. Och. Oder einen Juwelier ausrauben. Da sei Gott vor. Gott? Welcher Gott? Merkur, natürlich. Was gibt's da zu lachen? Der Gott der Diebe. Der Gott der Abenteurer, würden Sie sagen. Passen Sie auf, wenn Sie fahren. Der Abenteurer und Glücksritter. Möge er uns beistehen. Amen. Den Lunch nahmen Felix und Cora in La Turbie ein. Im Restaurant Miramar, das nicht unbedingt für gute Küche bekannt war, wohl aber für gute Aussicht. Weshalb die beiden wenig aßen und viel schauten. Auf den indigo-blauen Himmel über dem azurblauen Meer, auf die weiß-gelben Häuser von Monaco und Monte Carlo, auf braun-grüne Berghänge und auf einen dunklen Fleck in der bunten südlichen Landschaft, zwei nebeneinander stehende große, graue, fensterlose Gebäude, etwa auf halber Höhe des Berges. Sehen aus wie riesige Lagerschuppen oder wie Hangars für Flugzeuge. Was mag das sein? Kolossal, Madame. Das ist kolossal. Das sehe ich, Garçon. Und was tut sich da? Jetzt? Rien. Gar nichts, Madame. Das war die Kolossal, hätte ich sagen sollen. Ah, und wer oder was war die Kolossal? Ein Unternehmen, das Kinostücke hergestellt hat, Monsieur. Ah. Anfang des Jahres ist sie in Konkurs gegangen, die Kolossal. Ach. Oui, bien sûr. Sie hat sich übernommen mit einem Super-Sensationsausstattungsfilm über den Untergang der Titanic. Eine Katastrophe, die zu ihrer Zeit auch für so manchen den bevorstehenden Untergang des Abendlandes ankündigte. Doch geschichtsphilosophische Spekulationen lagen Cora und Felix fern. Sie dachten praktisch und unternahmen einen Spaziergang zu den einstigen Städten kolossaler filmischer Ambition. Ein Zaun lief um das Grundstück. Im Zaun war ein verschlossenes Tor. Am Tor hing ein Schild. Kolossalfilmstudios, Zutritt verboten. Grundstück nebst Anlagen zu verkaufen. Interessenten wenden sich an Maître Capon. Monaco, Boulevard Albert Premier, 67. Halleluja! Was ist Ihnen, teuerste Cora? Freund Felix, Merkur hat geholfen. Ach, Sie denken... Ich denke, Freund Felix. Ich auch, teuerste Cora. Sie an. Und was denken Sie? Der Film, meine Damen und Herren, ist die Kunst der Zukunft und, nicht zu vergessen, ein höchst gewinnträchtiger Wirtschaftszweig. Das denke ich. Und Sie? Ich denke, dass in einer Woche Herr Bitterli in Monte Carlo eintreffen wird. Herr Bitterli? Glauben Sie, dass gerade der einer Offerte in Sachen Kino geneigt wäre? Nicht zu Hause in Zürich. Da ist er misstrauisch und vorsichtig. Aber wenn er seine jährliche Spritztour an die Riviera macht, um zu spielen, dann ist er auch bereit, geschäftlich was zu riskieren. Bitterli hat im Krieg beide Seiten mit Chemikalien für die Giftgasproduktion beliefert und damit Millionen gemacht. Ihm davon was abzunehmen, das hätte was. Poetische Gerechtigkeit, höhere Moral, brauchen wir also nur noch eine Idee. Das sollte kein Problem sein. Und ein bisschen Geld haben wir ja auch noch. Ja, wem sagen Sie das? Bitterli kommt am 15. April. Wir haben eine Woche Zeit, nicht eben viel. Aber ausreichend. Ans Werk besuchen wir Maître Capon. Freitag, der 15. April 1921. Der eleganteste Zug der Welt. Der Calais Méditerranée Express, ob der himmelblauen Farbe seiner Waggons bekannt als Train Bleu, dampfte seinem Ziel der Côte d'Azur entgegen. In Lyon war, wie jedes Jahr um diese Zeit, Herr Jean-Jacques Bitterli aus Zürich zugestiegen. Herr Bitterli nahm seinen Urlaub in Monte Carlo stets in der Nachsaison, der günstigeren Preise wegen. Nicht zu Unrecht war Herr Bitterli als mäßig und sparsam bekannt. Daher pflegte er auch ohne Kammerdiener nur mit einem Schrankkoffer zu reisen. Dieser befand sich dort, wo Schrankkoffer im Train Bleu ihren Platz haben, im Bagagewaggon. Zufällig direkt neben dem etwa gleich großen Koffer einer ungewöhnlichen jungen Dame, die ebenfalls in Lyon zugestiegen war und nun im Speisewagen alle Blicke auf sich zog. Sogar Herr Bitterli, dem weiblichen Geschlecht ansonsten nur wenig zugetan, war interessiert. Der Herr neben ihm, der übrigens Felix recht ähnlich gewesen wäre, hätten ihn nicht ein goldener Kneifer und ein gepflegter Vollbart geziert, klärte ihn auf. Die Schönheit in die aparte Kaki-Kostüm, die kennen Sie nicht? Nein. Hey, das ist Miss Spalding. Spalding? Amanda Spalding, das ist eine Engländerin. Eine große Reisende vor dem Herrn. Südamerika, Australien, Afrika. Und kommt gerade zurück von einer Kongo-Expedition. Aha. Ja, und was tut Miss Spalding, wenn sie reist? Sie entdeckt, sie forscht und sie schießt. Schießt? Ja, mit der Buchse und mit dem Blitzlicht. Und dann schreibt sie darüber. In Zukunft, habe ich gehört, will sie auch Filme drehen. Wilde Tiere, wilde Menschen, wie sie leiben und leben. Verstehen Sie? Das ist eine gute Idee. Die Zuschauer werden in die Kinos strömen. Aber jetzt entschuldigen Sie mich, ja? Na bitte. Auf der Toilette entledigte sich der redselige Herr des Kneifers, des Bartes und des Jacketts. Angetan mit einer Schirmmütze und einer kurzen schokoladenbraunen Jacke, wie die Kondukteure des Train Bleu sie tragen, schritt er würdevoll zum Bagagewaggon, wo er sich an zwei Schrankkoffern zu schaffen machte. Am späten Nachmittag hielt der Zug im kleinen Bahnhof von Monte Carlo. Herr Bitterli überließ seinen Gepäckschein einem Dienstmann und begab sich ins nahe Grand Hotel Metropole, wo er stets abstieg. Eine halbe Stunde später traf der Koffer ein. Als Herr Bitterli ihn öffnete, erlebte er eine wenig angenehme Überraschung. Röcke, Kleider, feminine Unterwäsche. Das ist nicht mein Koffer. Monsieur Bitterli? Ja? Mademoiselle Spalding wünscht Sie zu sprechen. Einen Augenblick, bitte. Ah, Herr Bitterli, Sie vermissen einen Koffer, habe ich recht. Ich habe einen Koffer. Allerdings gehört er nicht mir, sondern wie erscheint Ihnen, Miss Spalding? Und meiner... Steht bei mir. Offenbar in Lyon, man hat die Aufkleber vertauscht. Wie schön, dass Sie so ein ordentlicher Mensch sind, Herr Bitterli. Überall steht Ihr Name, sogar in Ihren Unterhosen. Ihr Koffer ist schon unterwegs zu Ihnen. Danke. Ich werde sofort veranlassen, dass Sie Ihr Eigentum wieder Tun bekommen. Tun Sie das. Ein bedauerliches Missgeschick, Miss Spalding. Doch zum Glück ohne Folgen. Schließlich wohnen wir beide im Metropol. Wissen Sie was, Herr Bitterli? Nein. Auf den kleinen Schreck sollten wir was trinken. Ich lade Sie zu einem Cocktail ein. Oh, schön. An die Hotelbar. Geld auszugeben gehörte nicht zu Herrn Bitterlis bevorzugten Aktivitäten. Und dass er ein Kavalier sei, hätten nicht einmal seine besten Freunde behauptet, die er beiläufig bemerkt gar nicht besaß. Er nahm die Einladung ohne weiteres an. Cheerio, Herr Bitterli. Prost. Im Regenwald am Kongo, wir hatten niemals so was Gutes wie diese Pink Lady. Alles, was wir hatten, war faules Wasser, zähes Affenfleisch, Pygmäen mit Blasrohren und wilde Bestien. Nicht nur Löwen und Leoparden und Nilpferden, Tiere, von denen die Zoologen noch gar nichts wissen. Zum Beispiel das Mukumbembi. Was ist das? Ah, das ist eine Art Draken. Es haust im Sumpf. Sieht aus wie ein Saurier. Oder der Kongo King. Das ist ein riesengroßer Menschenaffe. 20 Fuß von Scheitel bis zur Sohle. Ah, da ist er ja. Der Riesenaffe. Mein Partner, Georges Feydeau. Hallo, Georges. Hallo. Kommen Sie, setzen Sie sich zu uns. Herr Bitterli hat nichts dagegen, I suppose. Oder Sie? Nein. Hätte ein aufmerksamer Beobachter Monsieur Feydeau scharf gemustert, wären ihm nicht nur der korrekte weiße Smoking, das dünne Schnurrbärtchen und die geölten, straff nach hinten gebürsteten dunklen Haare aufgefallen, sondern auch eine überraschende Ähnlichkeit mit dem Vollbart beziehungsweise dem Kondukteur im Train Bleu. Aber den Mann, der sich Georges Feydeau nannte, pflegte niemand aufmerksam zu mustern. Die Unauffälligkeit war sein wichtigster Aktivposten. Georges ist beim Film. Ein Filmstar. Oh, nein, nein, nein, Sie überschätzen mich, Monsieur. Ich produziere, c'est-à-dire, ich habe es vor. Seit kurzem bin ich selbstständig. Vorher habe ich bei Pathé gearbeitet im Büro. Machen Sie Ferien in Monte Carlo, Monsieur Feydeau? Pas du tout. Ich bin geschäftlich hier wegen Amanda. Oh, pardon, Miss Spalding. In Paris, neulich, der andere Tag, ich habe Georges kennengelernt. Ich habe ihm meine Spielfilm-Idee erzählt und er war ganz, wie sagt man, hin und weg. Ah, quelle Idee, magnifique. Und total neu, so einen Film hat noch keiner gemacht. Was ist mit den Kolossalstudios, Georges? Oui, Sie hören mir. Großartig. Wir können anfangen, sobald die Finanzierung geregelt ist. Ach, wissen Sie, darum, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Mit meinen Ideen und Ihren Studios, George, da finden wir ganz schnell einen Finanzier. Ja. Vielleicht schon morgen. Hier an der Côte d'Azur, es laufen so viele reiche Leute herum, die nichts wissen, was sie mit ihr Geld anfangen sollen. Nicht wahr, Herr Bitterli? Wenn Ihre Idee wirklich so exzellent ist, Miss Spalding. Was heißt wenn? Sie glauben mir nicht, Herr Bitterli. Ja, doch, doch. Jetzt passen Sie mal auf. Also, da ist ein Negerstamm, ein ganz wilder Negerstamm, mitten im unerforschten Kongo-Urwald, wo noch keines weißen Fuß und so weiter. Und dieser Stamm verehrt den Kongo-King als seinen Gott. Den Riesenaffen? Den Riesenaffen. Na, eines Tages taucht eine europäische Expedition auf, geführt von einer Frau. Die Neger fangen die Frau und bieten sie ihrem Gott als Opfer an. Dem Riesenaffen? Genau, dem Kongo-King. Aber der, jetzt, Sie passen auf, der frisst sie nicht auf. Nicht? Er verliebt sich in sie. Der Riesenaffe. Also ein kühner Gedanke, Miss Spalding. Ist es nicht? Die Frau wird befreit. Kongo King wird gefangen, nach Paris transportiert und ausgestellt. In einen Käfig. Aber er kann seine große Liebe nicht vergessen. Er reißt sich los und entführt die Frau. Der Riesenaffe? Ja. Zum Schluss, er klettert auf den Eiffelturm. Und da, er wird von Jagdflugzeugen abgeschossen. Wer? Der Riesenaffe. So, Herr Bitterly, ist das eine gute Idee? Eine sehr gute Idee, Miss Spalding. Abenteuer und Leidenschaft, Liebe, Gefahr, Exotik und Sensation. Also genau das, was bei der Masse ankommt. Gefällt mir. Ja, und das ist nur die Story. Bei der filmischen Umsetzung, wir haben auch viele Pläne. Eine ganz neue Konzeption. Wir wollen nämlich nicht nur im Studio drehen, sondern... Oh, Amanda, wir sollten Monsieur Bitterly nicht weiter langweilen. Filmtechnische Details, das wird ihn kaum interessieren. Ne? Aber... Hier irrte Monsieur Fidou. Herr Bitterly war sehr interessiert. In der Filmidee der beiden sah er große Möglichkeiten. Miss Spalding schätzte Herr Bitterly als naiv und unerfahren ein und er war fasziniert, nicht etwa erotisch, vielmehr als Geschäftsmann. Menschen wie Miss Spalding, das wusste er aus Erfahrung, waren einem kühlen Rechner stets unterlegen. Und auch Monsieur Fidou hielt er nicht für einen ernstzunehmenden Gegner. Es war Herrn Bitterly daher sehr recht, dass er Miss Spalding und Monsieur Fidou am nächsten Abend wiedersah. Dies geschah im weltberühmten Spielcasino von Monte Carlo, wo Herr Bitterly bereits am frühen Nachmittag eingetroffen war. Wie schön, dass Sie uns auch in diesem Jahr wieder beehren, Monsieur Bitterly. Irgendwelche Berühmtheiten hier? Gestern war Signor Picasso bei uns, der Maler. Und vor 3 Tagen die Miss Tanguette mit Miss Duncan, die jetzt das große Tanzstudio in Nizza hat, wissen Sie. Weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ja, und heute? Noch niemand, Monsieur Bitterly. Unser Bester. Oh Gott. Abgesehen von Ihrer Ex-Gemahlin, Monsieur Bitterly, Madame Lavista, mit einem neuen Begleiter hinten am Baccarat-Tisch. Herr Bitterly war peinlich berührt. Vor Jahren hatte er, einem uncharakteristischen Impuls folgend, den bekannten Filmstar Hasta la Vista geehelicht. Ein Fehler, wie beide Beteiligten nur wenig später konstatierten. Die Scheidung war Herrn Bitterly teuer zu stehen gekommen. Seine Ex-Gattin ergab sich fortan einem luxuriösen Nomadenleben, zog von einem Tempel des Schicks und der Eleganz zum nächsten, frönte dem Alkohol, dem Kokain und den Männern, die immer jünger wurden und immer häufiger wechselten. Und gerade jetzt war sie in Monte Carlo. Für Herrn Bitterly eine unerfreuliche Überraschung. Er beschloss, ihre Anwesenheit zu ignorieren. Herr Bitterly begann zu spielen. Und da, wie ein altes gravonisches Sprichwort sagt, der Teufel seine schönsten Perlen stets vor die schmutzigsten Säue wirft, gewann er, was seine Stimmung nicht unbeträchtlich verbesserte. Ah, Miss Spalding, Monsieur... Fidou, Monsieur, Georges Fidou. Was macht die Filmkunst? Haben Sie Ihren Finanzier schon gefunden? Noch nicht, Monsieur. Warum fragen Sie, Herr Bitterly? Kennen Sie vielleicht einen Kapitalisten, der bereit wäre, zu investieren in ein ungewöhnliches, erfolgversprechendes Filmprojekt? Durchaus möglich, Miss Spalding, durchaus möglich. Oh. Aber dazu müsste ich genaueres über Ihre Pläne erfahren und über Ihr Studio, Monsieur Fidou. Oui, das können Sie sich gerne ansehen, Monsieur. Es ist ganz in der Nähe, bei La Turbie. Morgen? Ouais, warum nicht? Gut, treffen wir uns 3 im Foyer von Metropol. Abgemacht. Bon. Wir fahren dann mit Ihnen zum Studio. Herr Bitterly ging schlafen. Schon als Kind hatte er gelernt, dass früh aufstehen muss, wer anderen eine Grube graben will. Die beiden Filmpartner blieben noch, aber sie spielten nicht. Sie tranken an der Bar einen Cocktail. Und dabei kamen sie ins Gespräch mit einer nicht mehr ganz jungen, nicht mehr ganz schlanken Dame, der ein schmaler, dunkler Mann folgte wie ein schmeichelhafter Schatten. Dass sie eine gute Fee war, sollte Miss Spalding und Monsieur Fideau erst einige Tage später bewusst werden. Mixer einen Sidecar und seien Sie nicht so sparsam mit dem Armagnac. Was willst du, Janu? Ein Perrier. Wach. Und was trinken Sie da, Pink Lady? Das ist was für Kinder. Kennen Sie mich? Oh ja, Sie sind hasta la vista. Ich habe Sie vor Jahren auf der Leinwand gesehen. Sie haben in Longenich gedreht, nicht wahr? Ich habe gelebt, mon ami. Noch einen. Aber demnächst will ich wieder vor die Kamera. Ah. Sie machen einen Film? Woher wissen Sie das? Ach, man hört so dies und jenes. Vielleicht hat Janot es mir erzählt. Der interessiert sich für alles, was mit Kino zu tun hat. Aha. Obwohl er eigentlich Maler ist. Ah. Leider nicht so berühmt wie Picasso oder Matisse. Well. Darum arbeite ich als ein Tänzer im Hotel Negresco in Nizza. Ein Tänzer ist er, Gigolo. Oh. Und mein ständiger Begleiter, Monsieur Jean Negulescu aus Rumänien. Genannt Janu. Macht deinen Diener Janu. Um auf Ihren Film zurückzukommen, ja. Ich werde die Hauptrolle spielen. Oh, aber so weit sind wir noch nicht. Madame, wir suchen noch einen Finanzier. Ach, deshalb haben Sie mit dem Hans Jacobli zusammengesteckt. Hans Jacobli? Ach, bitte, Lier nennt sich Jean-Jacques, aber seine armen, wenn auch nicht ehrlichen Eltern, haben ihn Hans Jakob getauft. Ich weiß das, ich war mit ihm verheiratet. Vraiment, Madame? Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Ja? Seien Sie vorsichtig. Bisher ist es nur einem einzigen Menschen gelungen, aus Bitterli Geld herauszuschlagen. Oh. Und der bin ich. Tschin, tschin. Tschüss. Santé. Mixer, noch einen. Nächsten Nachmittag zeigten Miss Spalding und Monsieur Fideau Herrn Bitterli die ehemaligen Kolossalfilmstudios am Berghang bei La Turbie. Die große Halle, in die sie ihn führten, wirkte fast leer. Es gab dann nur eine hölzerne Bühne und einige Trennwände, die zusammengefaltet auf dem gemauerten Fußboden lagen. Daneben standen eine Filmkamera und zwei Scheinwerfer. Oh, merde, c'est pas possible. Où est le courant? Où est le coup? Ah, ah, il est là. Voilà! Aha. So, so. Ja, und was ist in der zweiten Halle? Oui, Monsieur, die ist voll. Kulissen, Bauten, Maschinen. Alles nur von der seligen Kolossal. Wenn Sie einen Blick reinwerfen wollen, bitte, Herr, bitte. Nein, nein, nein, nein, nicht nötig. Monsieur, wenn wir im Kongo ging drehen, dann brauchen wir nur eine Halle. Für die Innenaufnahme. Das meiste spielt sich draußen ab, im Urwald, im Negerkral. Und diese Schauplätze werden wir nicht, wie es bisher üblich war, in Studio aufbauen. Sondern? Wir gehen raus. Das war das Neue am Kongo King Projekt. Die Außenaufnahmen sollten tatsächlich in Afrika, an den Originalschauplätzen gedreht werden. Das würde Miss Spalding übernehmen. Sie war eine erfahrene Afrika-Reisende und wusste, wie man eine Filmsafari in die Wildnis organisiert. Das macht den Film besonders interessant. Echte wilde Tiere, echte Neger. Beaucoup d'authenticité. Beaucoup de succès. Bon, Miss Spalding, Monsieur Fideau, ich, Jean-Jacques Bitterli, ich bin bereit und willens, Ihren Film zu finanzieren. Und wir, Herr Bitterli, sind willens und bereit, Sie als unseren dritten Partner zu akzeptieren. Ich werde einen Vertrag aufsetzen lassen. Wir unterschreiben, ich überweise das Geld. Und wir fahren zu dritt nach Afrika. Haya Safari! Mit dem Schiff! Oui. Zu Fuß, es geht leider nicht, Herr Bitterli. Und Schwimmen ist Ihnen sicher zu anstrengend. Um Gottes Willen, das ohne mich! Oui, wenn Sie nicht mitkommen wollen, Monsieur, ich... Bringen Sie mich sofort zum Hotel zurück! Ja. Wenn der Vertrag unterschriftsreif ist, gebe ich Ihnen Bescheid. Miss Spalding und Monsieur Fideau feierten ihren Erfolg mit einem feudalen Diner im Restaurant Carlton, gleich neben dem Hotel Metropole. Beim dritten Gang, Filet de Sole Montaigne, erschien Hasta la Vista mit ihrem Journaux und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Unaufgefordert natürlich. Filmstars, auch wenn sie lange nicht aufgetreten sind, gehen davon aus, dass man sie immer und überall willkommen heißt. Wie kann man nur so viel essen? Ich bin auf Diät, Cocktail-Diät. Man nimmt nicht ab, aber es macht Spaß. Vergessen Sie nicht, ich kriege die Hauptrolle in Ihrem Film. Ich fürchte, Madame, die Rolle wird Ihnen au pied de la lettre zu groß sein. Was fällt Ihnen ein? Zu groß für Hasta la Vista? 20 Fuß. 6 Meter. 6 Meter? Wissen Sie, wer die Hauptrolle in unserem Film spielt? Ein Riesenaffe. 6 Meter hoch, zottig und männlich. Aber Sie müssen doch auch eine weibliche Hauptrolle haben. Oui, Madame, da ist eine Frau. Na also. Sie liebt den Kongo King et l'Anthropoid. Er liebt sie. Ach was, schlimmer als Bitterli kann auch Ihr Riesenaffe nicht sein. Ich nehme die Rolle und den Affen, den baut Ihnen Janot, der kann das. Nicht wahr, Janot? Ja, ich glaube schon. Und für die Großaufnahmen stecken wir einen Komparsen in ein Affenfell, am besten ein Kind. Kinder sind ideale Affen. Sehen Sie mal, der Kleine da am Nebentisch. Sieht dir nicht schon ohne Fell richtig affig aus? Du, der Kleiner, wie heißt du? Ich heiße Orson Welles, ich bin 5 Jahre alt und ich werde in 4 Wochen 6. Orson, aparter Name. Sag mal, Orson, hättest du nicht Lust, im Film einen Affen zu spielen? Nö, ich will lieber ein Marsmännchen spielen. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon, Miss Spalding aus ihrem Schönheitsschlaf. Herr Bitterli hatte den Wunsch, Sie zu sprechen. So früh, Herr Bitterli. Was ist los? Der Vertrag, Miss Spalding. Schon fertig? Sie haben's aber eilig. Was du tust, tue gleich oder gar nicht. Shakespeare? Bitterli. Seien Sie um 11 mit Monsieur Fedot beim Anwalt Maître Capon. Capon? Capon. Ja, kennen Sie ihn? George hat mit ihm zu tun gehabt. Ja, dann wissen Sie ja, was eine Kanzlei ist. Seien Sie pünktlich. Miss Spalding und Monsieur Fidot waren pünktlich. Maître Capon war es auch. Genau um 11 Uhr bat er beide in sein Büro. Sie sahen sich um. Kein Herr Bitterli. Fragend und verwundert schauten sie zunächst sich an, dann den Rechtsanwalt. Monsieur Jean-Jacques Bitterli hat mich beauftragt, Ihnen folgende Mitteilung zur Kenntnis zu bringen. Monaco am 18. April 1921, verehrte Miss Spalding, geschätzter Monsieur Fedot. Zu einem Partnerschaftsvertrag zwischen uns wird es nun leider doch nicht kommen. Ich bin Geschäftsmann. Warum soll ich einen zu erwartenden Gewinn mit Ihnen teilen, wenn ich ihn auch ohne Ihre Beteiligung erwirtschaften kann? Oh nein. Kurz und gut, die Filmstudios der früheren Firma Colossal, die Sie, Monsieur Fedot, lediglich für den laufenden Monat gemietet haben, gehören jetzt mir. Ich habe sie gekauft und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie spätestens zum 30. April räumen würden. Ich habe vor, dort einen Spielfilm zu produzieren, nach einer eigenen Originalidee unter dem Arbeitstitel King Kongo. Wegen der Außenaufnahmen habe ich mich bereits mit dem deutschen Afrika-Reisenden Hans Schomburg in Verbindung gesetzt. Ich denke gern an unsere interessanten Gespräche zurück, danke Ihnen für die eine oder andere fruchtbare Anregung, wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und verbleibe als Ihr Jean-Jacques Bitterli. Soweit die Mitteilung. Mein Gehilfe wird Sie zur Tür bringen. Stumm verließen Miss Spalding und Monsieur Fidot das Büro. Stumm traten sie aus dem Haus. Stumm gingen sie über den belebten Boulevard Albert Premier in Richtung Monte Carlo, vorbei am Hafen, am Tennisplatz, an den alten Befestigungen. Und während sie so gingen, wurden ihre Schritte bestimmter, ihre Züge entschlossener. Als sie den palmenbestandenen Platz vor dem Casino erreichten, waren an die Stelle von Miss Spalding und Monsieur Fedot Cora und Felix getreten. Sie setzten sich am Teich auf eine Bank und hielten Kriegsrat. Felix, mein Freund, wir sind betrogen worden. Sehen wir dieser bitteren Tatsache ins Auge. Wir wollten bitterlich scheren, teuerste Cora. Stattdessen hat er uns das Fell über die Ohren gezogen. Bitterly ist ein Gauner. Er ist Geschäftsmann. Das ist dasselbe. Ja, aber es klingt besser. Wir haben versagt, von Felix. Wir waren zu nachlässig. Und zu selbstsicher nach den Erfolgen in London und Berlin. Wir hatten erhebliche Auslagen. Eine Monatsmiete für die Kolossalstudios. Ihre Tropenausrüstung, teuerste Cora, die Fotosafari nach Marseille, zum Tierhändler Masserini. Nicht zu vergessen Ihre Kondukteursuniform von Felix. Und so weiter und so weiter. Können wir uns ein solches Verlustgeschäft leisten, teuerste Cora? Das, Freund Felix, können wir nicht. Außerdem leidet unser schlechter Ruf, wenn die Sache bekannt wird. Felix und Co. geleimt von Bitterly. Das geht nicht. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen uns revanchieren. Vor allem müssen wir Bitterlys finanziellen Status zu unseren Gunsten korrigieren. Das ist das Wichtigste. Ganz Ihrer Meinung, teuerste Cora. Ich frage mich nur, und ich frage Sie, wie? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wie es der Zufall wollte, oder ein günstiges Geschick, ließ sich in diesem Augenblick eine gute Fee auf der Bank nieder. Sie nahm einen Schluck aus der silbernen Taschenflasche, die ihr Begleiter ihr reichte, und wandte sich dann erfrischt und belebt den beiden Partnern zu. Sie vergessen doch nicht meine Hauptrolle? Zu spät, Madame. Wir sind nicht mehr zuständig. Sprechen Sie mit Ihrem Ex-Gatten. Was ist passiert? Bitterly hat uns ausgebotet. Ich habe Sie gewarnt. Habe ich Sie nicht gewarnt, Janot? Ja, Asta, das hast du. Und was wollen Sie jetzt tun? Den Schwanz einziehen? Oh, no. Das haben wir nicht vor, Madame. Bravo. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Schmeißen Sie das Hans-Jakobli in den Teich. Oh. Wozu soll das gut sein? Der Kerl ist wasserscheu. Ach. Wasserscheu ist gar kein Ausdruck. Dem wird schon schlecht, wenn er nur in die Badewanne steigt. Oh. Und auf einem Schiff würde er vor Angst sterben. Deshalb hat er so heftig reagiert, als wir ihn aufgefordert haben, mit uns nach Afrika zu fahren. Nach Afrika mit dem Schiff? Das tut er nicht. Er geht nie auf ein Schiff, seit er als Kind auf dem Zürichsee mal ganz schrecklich seekrank geworden ist. Merci, Madame. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Was werden Sie tun? Schmeißen Sie ihn in den Teich? Sozusagen. Gewissermaßen. Es verging ein Tag, eine Nacht, noch ein Tag, noch eine Nacht. Herr Bitterly plante und telefonierte. Außerdem spielte er und gewann, wie üblich. Miss Bowling und Monsieur Fideau waren wie vom Erdboden verschwunden. Herrn Bitterly konnte das nur recht sein. Er vergaß die von ihm Betrogenen. Und wenn er sich gelegentlich doch an sie erinnerte, dann tat er das in dem angenehmen Gefühl der Überlegenheit und des Triumphes. Es kam Mittwoch, der 20. April 1921. Herr Bitterly saß in seinem Zimmer im Hotel Metropol und war damit beschäftigt, sein frugales Frühstück bestehend aus trockenem Toast und schwarzem Kaffee zu sich zu nehmen. Ja? Monsieur Bitterly, Maître Capon à l'appareil. Stellen Sie durch. Un moment, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Bitterly, störe ich? Ich frühstücke gerade. Ich bitte tausendmal um Pardon, Monsieur Bitterly, aber ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie und hielt es für meine Pflicht, sie Ihnen sogleich zu übermitteln. Ja, schon gut. Schießen Sie los, Maître. Mademoiselle Spalding und Monsieur Fideau haben auf jede weitere Nutzung der Ihnen rechtmäßig noch 10 Tage zur Verfügung stehenden Kolossalstudios verzichtet und mir die Schlüssel zurückgegeben. Sehr schön. Ich bin bereits in La Turbie eingetroffen, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn Sie einverstanden sind, Monsieur Bitterly, kann ich Ihnen die Studios noch heute übergeben. Je eher, desto besser. Dazu ist es allerdings nötig, dass Sie sich in eigener Person hierher bemühen. Muss das sein? Es ist unumgänglich, Monsieur Bitterly. Nur Ihre Anwesenheit vermag dem Akt der Eigentumsübergabe Rechtsgültigkeit zu verleihen. Ich schicke Ihnen meinen Wagen und meinen Chauffeur in einer Stunde. Wäre Ihnen das recht? Maître Capon ging es offenbar nicht schlecht. Bei dem Wagen, der Herrn Bitterly abholte, handelte es sich um einen luxuriösen Talbot Darac V8. Und der Chauffeur machte einen durchaus professionellen Eindruck. Seltsam allerdings, dass seine Uniform ihm, wie es schien, ein wenig zu groß war. Der hohe Kragen der Jacke reichte bis ans Kinn. Der Mützenschirm verdeckte einen großen Teil des Gesichts. Doch darauf achtete Herr Bitterly nicht. Er stieg ein und gab mit herrischer Geste das Zeichen zum Start. Der Wagen fuhr zunächst den Boulevard de Moulins entlang, dann nach links, vorbei am Riviera Palace Hotel, über die Serpentinenstraße zur Grande Corniche in Richtung La Turbie. Etwa einen Kilometer vor der kleinen Stadt in einer einsamen Kurve stoppte das Auto plötzlich. Herr Bitterly schreckte auf. Was gibt's, Fahrer? Die Dame am Straßenrand hat mir zugewinkt. Und deshalb halten Sie an? Ich werde mich bei Maître Capon über Sie beschweren. Fahren Sie sofort weiter. Herr Bitterly, Sie sind nicht nur ein Schuft, Sie sind auch ein Flegel. Gibt's es? Eine Dame, noch dazu eine alte Bekannte, lässt man doch nicht auf der Straße stehen. Hallo, Herr Bitterly. Rücken Sie rüber. Miss Spalding! Nennen Sie mich einfach Cora. Und Sie? Sie sind Fedo. Unter anderem, Herr Bitterly, unter anderem, vor allem aber bin ich Felix. Felix und Cora. Felix und Co. Sie haben also von uns gehört, Herr Bitterly? Die Expropriateure, ausgerechnet. En gros und en detail, ganz recht, Herr Bitterly. Wir finden es gar nicht schön, wenn ein gewisser Geschäftsmann aus Zürich sich hartnäckig sträubt, einen Bruchteil seines ergaunerten Reichtums uns zu überlassen. Und ganz besonders verärgert sind wir, wenn er auch noch versucht, uns übers Ohr zu hauen. Gottfried Stotz. Was haben Sie vor? Wir wenden und fahren zurück. Nach Monte Carlo? Ans Meer, Herr Bitterly. Trinken Sie das. Das war ein halb gefüllter Becher, den Cora der eingebauten Bar entnommen hatte. Herr Bitterly weigerte sich. Aber als Cora ihm vor Augen führte, dass ihre Handtasche aus schwarzem Schlangenleder, die so gut zu ihrem schlichten Chanel-Kostüm passte, eine zwar kleine, aber äußerst gefährlich aussehende Pistole enthielt, besann er sich eines Besseren. Er trank. Wasser, wie er zu schmecken meinte. Allerdings mit einem undefinierbaren, leicht bitteren Aroma. Alles ausgetrunken? Brav, Herr Bitterly. Was halten Sie vom Wetter, teuerste Cora? Tja, sieht aus, als ob sich über den Alpen maritim ein Sturm zusammenbraut, Freund Felix. Was meinen Sie, sollen wir unsere Kreuzfahrt verschieben? Kreuzfahrt? Weil es ein bisschen weht? Wir sind doch seefest. Wir schon, aber die Yacht... Yacht? Die hält das aus. Kreuzfahrt, Yacht. Hilfe! Lassen Sie mich aussteigen. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Bitterly? Andere Leute zahlen viel Geld für eine Tour auf dem schönen blauen Mittelmeer. Und Sie fangen an zu zetern? Warten Sie nur ab. Es wird Ihnen gefallen. Hilfe! Nein, ich will nicht. Eine fürchterliche Angst hatte Herrn Bitterly gepackt. Und zur gleichen Zeit eine bleischwere, nicht zu überwindende Müdigkeit. Seine Augen klappten zu, er sackte zur Seite und fiel in einen tiefen Schlaf. Herr Bitterly befand sich auf einem Schiff. Und das Schiff befand sich auf dem Meer. Der Wind heulte, die Wellen gingen hoch. Das Schiff schwankte und wackelte nach rechts und nach links, nach vorn und nach hinten. Herr Peterli wurde seekrank und hatte große Angst. Dann erwachte er. Welch ein Glück, dachte er. Die Schiffsreise war nur ein Traum. Herr Peterli schlug die Augen auf. Er befand sich noch immer auf einem Schiff. In einer Kabine. In einer Koje. Die Kabine bewegte sich auf und nieder, hin und her. Draußen rauschte das Meer, pfiff der Wind. Herr Peterli dachte an den Zürichsee. Ihm wurde entsetzlich übel. Und er hatte große Angst. Wie geht's, Herr Peterli? Sie sehen aber gar nicht gut aus. Richtig grün sehen Sie aus. Schlecht. Ja, ja. Schlecht. Die böse Seekrankheit. Selbst Admiral Nelson hat Zeit seines Lebens an ihr gelitten, falls Ihnen das ein Trost ist. Nein? Am Kopfende Ihrer Koje ist ein Eimer angebracht. Ja, haben Sie keine Scheu, sich seiner zu bedienen, wenn es nötig sein sollte. An Land. Ich will an Land. Sie wünschen die Kreuzfahrt nicht fortzusetzen, Herr Peterli? Nein. Soll ich dem Kapitän Anweisungen geben, den nächsten Hafen anzulaufen? Ja, bitte. Warum nicht? Da wäre vorher aber noch eine Kleinigkeit zu regeln, Herr Peterli. Sehen Sie, wir hatten Kosten. Und Ihre Intransigenz hat uns einen schweren ideellen Schaden zugefügt. Da wäre doch eine Wiedergutmachung angebracht. Oder was meinen Sie, Herr Peterli? Kostenerstattung, Schadenersatz, Schmerzensgeld. Kein Geld. Ich habe kein Geld. Sie tragen nur wenig Bares bei sich, Herr Peterli. Das wissen wir. Woher denn? Oh, wir haben uns erlaubt, Ihre Taschen zu durchsuchen. Dabei haben wir Ihr Scheckbuch gefunden. Das trifft sich doch gut. Sie schreiben uns einen Scheck aus. Wie viel? Eine 500.000 Francs. Was? Französische, nicht Schweizer. Wir sind ja nicht unverschämt. Nein, niemals. Herr Peterli, denken Sie in Ruhe darüber nach. Der Seegang nimmt zu. Merken Sie es, Herr Peterli? Ich fürchte, wir kriegen ein richtiges Unwetter. Oh Gott. Herrn Peterlis tief verwurzelte Abneigung, Geld auszugeben, war stärker als die Angst. Stärker als die Seekrankheit. Zunächst jedenfalls. Doch als die Kabine sich immer heftiger hob und senkte, als sein Magen immer gewagtere Salti ausführte, kam auch seine Entschlossenheit ins Wanken. War eine Ersparnis von 500.000 Francs wirklich diese Qualen wert? Ihr Lunch, Herr Peterli. Leider nur ein kalter Imbiss. Bei diesem Sturm können wir in der Kombüse kein Feuer anzünden. Nein, weg. Und hier wäre dann noch Ihr Scheckbuch und Ihr Füllfederhalter, falls Sie jetzt unterschreiben möchten. Wir haben den Scheck bereits ausgefüllt. 600.000 Francs? Ja, aber Ihr Partner hat doch gesagt... Zinsen, Herr Peterli. Hallo. Je mehr Zeit verstreicht, desto höher wird der Betrag. So ist das im Geschäftsleben, das wissen Sie doch. Nein, das unterschreibe ich nicht. Wir können und wollen Sie nicht zwingen, Herr Peterli. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen weiterhin angenehmen Aufenthalt auf unserer Yacht. Das Tablett lasse ich Ihnen hier. Womöglich bekommen Sie doch noch Appetit. Herr Peterli bekam keinen Appetit, im Gegenteil. Der Sturm nahm zu, die Bewegung der Kabine nahm zu, die Übelkeit nahm zu. Und Herr Peterli wollte eigentlich nur noch sterben. Andererseits erschien es ihm als zunehmend attraktive Alternative, auf festem Grund und Boden weiterzuleben, sei es auch mit leicht gemindertem Vermögen. Herr Peterli kroch mit letzter Kraft zur Tür und rüttelte so lange an der Klinke, bis er hörte, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Sie haben einen Wunsch, Herr Peterli? Ich unterschreibe. Geben Sie mir den Scheck und den Federhalter. Haben Sie sich das auch wirklich gut überlegt? Wir sind inzwischen immerhin schon bei 700.000 Francs. Egal. Geben Sie her. So. Und jetzt fahren Sie bitte zurück. Oh, das wird ein bisschen dauern, Herr Peterli. Wir sind ziemlich weit draußen. Trinken Sie, Herr Peterli. Ja, was ist jetzt das schon wieder? Das ist ein Mittel gegen diese Krankheit. Sie werden schlafen, Herr Peterli, fest schlafen. Und wenn Sie aufwachen, ist alles vorüber. Hoffentlich. Da ist es ja, das Hans-Jakobli. Asta. Mein Gott, wie siehst du aus? Und wie du riechst. Du musst wirklich krank sein. Wer sagt das? Ja, und wie kommst du überhaupt hierher? Miss Spalding hat mich angerufen. Sie hat mir gesagt, wo du dich versteckst und dass es dir nicht gut geht. Da bin ich gleich gekommen. Mit Janot. Bonjour, Monsieur Peterli. Miss Spalding? Ja, Cora. Felix und Co. Ich muss zur Bank. Ich muss den Check sperren. Au. Langsam. Du musst dich schonen, Hans-Jakobli. Ich war auf See, Asta. Mir war so schlecht. Auf See? Unsinn, das hast du geträumt. Ja, aber das Schiff. Was für ein Schiff? Ja, das hier. Du denkst, du bist auf einem Schiff. Komm, steh auf. Hilf ihm, Janot. So, und jetzt gehen wir ganz langsam durch die Tür. Herr Peterli ließ sich aus der Kabine geleiten, über eine Plattform, ein paar hölzerne Stufen hinunter. Da stand er nun und rieb sich ungläubig die Augen. Unter seinen Füßen lagen nicht, wie er erwartet hatte, die Planken eines Hafenpiers. Über ihm wölbte sich nicht der hohe blaue Himmel der Côte d'Azur. Herr Peterli stand in einer großen Halle, ähnlich der, die er vor 3 Tagen mit der sogenannten Miss Spalding und dem sogenannten Monsieur Fedou besichtigt hatte. Nur dass diese Halle vollgestopft war mit Objekten verschiedenster Art. Im Licht 2 starker Scheinwerfer sah Herr Peterli gigantische Kulissen, bemalt mit Hafenszenen und Seestücken, ein großes Wasserbecken, bis an den Rand gefüllt, daneben Eimer und Schläuche, eine Windmaschine und schließlich auf einem Podest mit Teleskopbeinen über einem kleinen Urwald von Stangen, Seilen, Rohren, Flaschenzügen und Elektromotoren einen viereckigen Kasten aus Holz und Metall. Deine Kabine, Hans-Jakobli, eine Schiffsattrappe. Eine Attrappe? Wenn die Motoren angestellt werden, wackelt die ganze Geschichte wie ein Lämmerschwanz. Eine Schiffsattrappe? Man kann eine Längswand abnehmen und ganz echte Szenen an Bord drehen. Die ganze Zeit war ich an Land. Eine tolle Anlage. In dieser Halle da bei La Turbie? Die Kolossal hat sie bauen lassen für ihren geplanten Film über den Untergang der Titanic. Janot, was tust du? Ich denke nach, Asta. Ganz was Neues. Worüber denn? Über den Untergang der Titanic. Denk nicht an die Titanic, denk an, wie heißt der Film, Hans-Jakobli? Film? Der Film, den du drehen willst. So, der. King Kongo. Die Hauptrolle gibst du mir, nicht, Hans-Jakobli? Ich denke nicht daran. Du bist zu alt und zu fett. Tja, das Hans-Jakobli, charmant wie je und je. Du hast doch sicher einen Wagen da. Ja. Fahr mit nach Monte Carlo, ich muss zur Bank. Ich denke nicht daran. Du kommst mit nach Beausoleil in die Villa, die ich gemietet habe. Da reden wir weiter über deinen Film und über die Besetzung. Und wenn du dich nicht benimmst, machst du dann nur dich in den Swimmingpool. Mit Vergnügen, Asta. Und er lässt dich erst wieder raus, wenn du mir die Hauptrolle gibst. Halt ihn gut fest, Janot. Mhm. Janot war klein, aber kräftig. Herr Peterli musste sich fügen. In einer Staubwolke entschwand das Trio aus dieser Geschichte. Zur gleichen Zeit legten eine Dame und ein Herr in der Filiale des Crédit Lyonnais zu Monte Carlo einen Barscheck über 700.000 Francs vor, der ihnen anstandslos eingelöst wurde. An der Côte d'Azur ist man an reiche Exzentriker gewöhnt. Das Paar stieg in seinen Talbot d'Arac V8 und fuhr von dannen. Im Norden der schönen Stadt Lyon liegt der Parc de la Tête d'Or. Hier befinden sich der botanische und der zoologische Garten der Stadt und zwischen diesen beiden lehrreichen Institutionen, auf einem kleinen Hügel, ein renommiertes Gartenlokal. Dies alles, Freund Felix, erinnert mich doch sehr an Afrika. Apropos Afrika, diesmal hatten Sie die weitaus bessere Rolle, teuerste Cora. Nicht zu bestreiten. Oh. Palmen, wilde Tiere, das richtige Ambiente für unseren Feier- und Abschluss-Cocktail. Congo King Blue, wie gefällt Ihnen der Name? Nicht schlecht, aber warum Blue? Die Côte d'Azur natürlich. Und die blauen Wogen des Mittelmeeres. Die Herren Bitterli so schlecht bekommen sind. Ich verstehe. Garçon. Sie wünschen, Monsieur. Lassen Sie uns zwei Cocktails mixen. Ja, Monsieur. Und welche? Schreiben Sie bitte mit. Zwei hohe, sehr hohe Gläser. Ja. Etwa 6 Meter. Pardon? Ein Scherz. Aha. Die Gläser werden zu einem Drittel mit Armagnac gefüllt. Armagnac? Ein Schuss Bowles Blau dazu. Bowles. Farbe wegen. Und ein Spritzer bitterlichen Angostura. Dann kurz umrühren und mit Soda auffüllen. Haben Sie das? Ja, Soda auffüllen. Madame, Monsieur, ich bin gleich wieder da. Und ganz zum Schluss eine Kugel Vanilleeis. Vanilleeis. Als süßes Happy End. Für einen ansonsten eher bitter geratenen Coup. Perfekt. Congo King Blue, Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Cornelius Obonja als Felix und Maren Kreumann als Cora. In weiteren Rollen Valo Lüent, Evelyn Künicke, Frank Hessenland, Dieter Ransbach, Fritz Hammer, Uwe Müller, Lukas Leon Nöllemeier, Clarisse Cosset, Rainer Klute. Und Rosemarie Fendel als Erzählerin. Besetzung Michaela Ziegler-Heim. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monnerjahr, Regieassistenz Gabi Figge, Regie Rainer Klute. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998.